In der Bonusmeilen-Affäre hat die Lufthansa-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ein Kompromissangebot unterbreitet. Wenn Thierse uns Vollmachten jedes einzelnen Abgeordneten gibt, ihre Bonusmeilen bekannt zu geben, dann stellen wir die Daten zur Verfügung, verlautet es aus Frankfurt. Die von Thierse ultimativ bis zum Nachmittag geforderte Preisgabe einer Liste der Abgeordneten mit Bonusmeilenflügen lehnte das Unternehmen mit Hinweis auf datenschutzrechtliche Gründe weiterhin strikt ab. Ein wenig gleicht es einem Schwarze-Peter-Spiel. Allerdings kann sich kein Abgeordneter darauf berufen, ahnungslos gewesen zu sein. Sie mussten doch wissen, was sie selbst beschlossen hatten. Karl-Heinz Giem, die Suche nach einer sauberen Lösung. Der Datenschutz macht's möglich und bei den skandalträchtigen Bonusmeilen der MdB-Vielflieger gibt es noch immer keine Klärung. Dafür aber eine dem Wahlkampf angemessene politische Auseinandersetzung. In der Sache selbst ist das Ultimatum des Bundestagspräsidenten, die Lufthansa solle ihm die Bonusmeilenkonten der Abgeordneten offenlegen, am Nachmittag verstrichen, ohne Ergebnis. Der Thierse-Forderung zu folgen, ist aus Gründen des Datenschutzes rechtlich nicht statthaft. Darauf beruft sich die Lufthansa und die Datenschützer stimmen ihr zu. Allerdings einen Verfahrensvorschlag gegenüber Thierse machte das Unternehmen dann doch. Lufthansa-Sprecher Walter. Wäre ein leichtes für Herrn Thierse, sich die Unterschriften der Abgeordneten zu besorgen, dann kann er die Daten bekommen, wenn die Abgeordneten ihr Einverständnis erklären. Alternativ, so die Lufthansa am Nachmittag, könne der Bundestagspräsident die Abgeordneten doch auffordern, ihm ihre Bonusmeilenkonten zu offenbaren. Falls die Parlamentarier Probleme hätten, die Daten lückenlos zusammenzustellen, sei die Lufthansa gerne zur Hilfe bereit. Wolfgang Thierse zeigte sich wenig angetan vom Rückzug der Lufthansa hinter das Datenschutzargument. Erstaunlich, denn ich kann nicht sehen, dass der fortgesetzte Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, sofern das die Abgeordneten betrifft, die Lufthansa bisher zu größeren Aktivitäten veranlasst hat. Und deswegen frage ich die Lufthansa, was hat sie getan, um die illegalen Veröffentlichungen durch die Bild-Zeitung zu unterbinden? Schützenhilfe erhielt Thierse von Fritz Kuhn, dem Vorsitzenden der Grünen. Ich will deutlich machen, dass dort Datenschutzverletzungen offensichtlich vorliegen. Und ich möchte die Lufthansa schon fragen, was muss sich eigentlich jeder private Kunde der Lufthansa denken, wenn selbst sicherheitsrelevante Daten in irgendeiner Art und Weise an die Öffentlichkeit geraten. Lufthansa-Sprecher Walter aber stellte sich zunächst einmal demonstrativ hinter die Lufthansiaten. Das Leck Richtung Bild-Zeitung könne auch ganz andere Ursachen haben. Es gibt viele Möglichkeiten bis hin zu Computerhackern, aber wir wissen, das System Lufthansa ist dicht. Lufthansa mischt sich auch nicht in den Wahlkampf ein. Lufthansa gibt auch keine Daten raus und es ist eine Vorverurteilung der Lufthansa, wenn der Bundestagspräsident sagt, die Daten sind von Lufthansa herausgegeben worden. Indessen die Bild-Zeitung veröffentlichte auch heute Namen weiterer Abgeordneter, die in die vermeintliche Freiflugaffäre verwickelt seien. Und drei Abgeordnete, diesmal aus CSU, SPD und PDS, dementierten prompt und verwiesen darauf, ihre Bonusmeilen resultierten aus Privat- und nicht aus Dienstreisen. Fritz Kuhn aber, der Vorsitzende der Grünen, sprach unter Verweis auf die Attacken der Bild-Zeitung gegen die Grünen-Minister Trittin und Vollmer von einer Attacke gegen seine Partei. Für ihn sei klar, so Kuhn, dass die Bild-Zeitung offensichtlich eine Kampagne macht im Interesse von Stoiber nach dem Muster, man muss solche Schmutzkampagnen machen, damit Stoiber in eine Mehrheit kommt. Vom Wahlkampf in Stralsund aus sekundierte der Kanzler, wenn auch mit betont staatsmännischen Worten. Es fällt schon auf, dass das von einer großen Einseitigkeit ist und die Art und Weise, wie da vorgegangen wird, ich will jetzt keine bestimmten Medien nennen, die nähren den Verdacht, dass hier durch Weglassen und besonderes Betonen politische Ergebnisse erzielt werden sollen. Edmund Stoiber, der Kanzlerkandidat der Union, äußerte dagegen, er räume der sogenannten Freiflugaffäre nur einen geringen Stellenwert ein. Karl-Heinz Gehm war das aus unserem Hauptstadtstudio. Überraschend für seine Genossen beendete PDS-Star Gregor Gysi gestern Abend wegen der Bonusmeilen-Affäre seine politische Karriere und legte auch sein Amt als Berliner Wirtschaftssenator nieder. Damit stürzte er seine Partei in eine schwere Krise. Die PDS hatte gerade zu Beginn der heißen Wahlkampfphase auf ihr Aushängeschild gebaut. Einen ungünstigeren Zeitpunkt, 7 Wochen vor der Wahl, hätte sich Gysi für seinen Rücktritt kaum aussuchen können. Jetzt suchen die Sozialisten nach einem Ausweg im Bund und in Berlin, denn wer soll zum Beispiel sein Nachfolger als Wirtschaftssenator werden? Der rot-rote Senat kreiste heute Nachmittag in Berlin. Dieter Nürnberger, was gebar er denn? Nun, es war eine 45-minütige Sondersitzung, für die der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit extra aus dem Griechenurlaub kurz zurückkam. Es gibt keinen Kandidaten im Moment, aber es gibt sehr wohl einen Fahrplan des regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit. Demnach soll der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Gregor Gysi am 29. August in der ersten regulären Sitzung des Parlaments nach der Sommerpause gewählt werden. Der PDS obliegt es nun nach den Regeln des rot-roten Koalitionsvertrages zügig, so sagte Wowereit, eine Person zu finden und dann auch zu benennen. Diese wird dann den beiden Fraktionen vorgestellt, wird Rede und Antwort stehen und dann gibt es die Senatorenwahl im Abgeordnetenhaus eben am 29. August. So völlig undramatisch also der Fahrplan des SPD-Regierungschefs, der sichtlich bemüht war, Normalität vorzugeben, die Sache niedrig zu hängen. Von einer Krise des Senats kann natürlich überhaupt gar keine Rede sein. Herr Gysi war ein hervorragender und herausragender Vertreter der PDS, auch bundesweit, und das ist sicherlich für die PDS auch ein Verlust, aber durch eine individuelle Entscheidung wird eine Koalition nicht in eine Krise gestürzt. Und ich sage das hier ganz deutlich. Wir haben in den letzten Monaten gut zusammengearbeitet und ich bin sicher, dass diese Koalition weiterhin eine erfolgreiche Arbeit leisten wird. Also keine Sondersitzung des Parlaments, um eine schnelle, mögliche Personalentscheidung zu treffen. Auch keine Senatsumbildung. Es bleibe beim Koalitionsvertrag, der die Ressortaufteilung zu Beginn des Jahres so geregelt habe. Und natürlich ging es auch heute weiter mit der Motivsuche. Klaus Wowereit geht davon aus, dass der Rücktritt nicht deswegen erfolgt sei, weil das Amt des Wirtschaftssenators nicht etwa zu Gregor Gysi gepasst hätte. Das sei überhaupt nicht sein Eindruck, sagte der Regierungschef. Er habe eher den Eindruck gehabt, das Ganze wäre ein recht harmonisches Verhältnis gewesen zwischen Gregor Gysi und seinem Amt. Und eine Neuigkeit auch noch, die obligatorische Stasi-Überprüfung aller Senatsmitglieder hätte zudem auch keinen Grund bedeutet, so Wowereit, denn die Ergebnisse liegen nun vor. Bei dem ehemaligen Bürgermeister und Senator Gysi hat es nach Mitteilung der Beauftragten auch noch eine intensive Recherche gegeben. Und diese Recherchen haben keine zusätzlichen Erkenntnisse ergeben, sodass sich zu den Berichten und zu der Erkenntnislage, die in der Zeit von 1995 bis 1997 dem Deutschen Bundestag übermittelt worden sind, keine neuen Erkenntnisse ergeben haben. Also diese Ergebnisse aus den 90er Jahren, die haben ja nicht dazu geführt, dass etwa die Popularität von Gregor Gysi nachgelassen hätte. So gesehen geht hier in Berlin auf jeden Fall die Motivsuche weiter und natürlich auch die Kandidatensuche. Ja, genau, die Kandidatensuche. Wird denn da schon jemand gehandelt, Herr Nürnberger? Es wurde heute im Laufe des Tages der Name Harald Wolff gehandelt. Das ist der PDS-Fraktionsvorsitzende hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Wolff ist ein ausgewiesener Finanzexperte, auch angesehen über die Parteigrenzen hinaus. Er hat allerdings abgewunken. Das ist noch etwas unklar, ob das nun bedeutet, dass er es nicht tun wird oder ob es nun bedeutet, warten wir es doch mal ab. Also das ist noch etwas Spekulation. Aber das wäre eben eine lokale Lösung und vielleicht könnte ja auch eine Lösung herbeigeführt werden, die eventuell einen Bundespolitiker in dieses Amt hieven könnte. Und wer ist da im Gespräch? Bisher eben keiner. Und da wurde heute auch auf der Senatssitzung wirklich Stillschweigen weiterhin bewahrt. Vielen Dank. Dieter Nürnberger war das live aus Berlin. Die Konjunktur in Deutschland wird laut IFO-Institut noch für den Rest des Jahres lahmen. Ein Stimmungsknick im verarbeitenden Gewerbe und Turbulenzen an den internationalen Börsen bedrohten den Aufschwung. Dies erklärten die Konjunkturforscher heute in Dresden. Deshalb schraubten sie ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum von 0,9% im Frühjahr auf nunmehr nur noch 0,7%. Düstere Aussichten auch für den Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen soll im Jahresschnitt eher steigen. Aus Dresden, Uwe Klost.